Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der US-Sonderermittler Mueller stellte einen Medienbericht in Frage, in dem Präsidenten Trump vorgeworfen wird, seinen früheren Anwalt Michael Cohen zum Lügen angestiftet zu haben. Thorsten Teichmann. Das Büro von Sonderermittler Mueller gibt in der Regel keine Presseerklärungen zu laufenden Ermittlungen. Aber ein Bericht des Portals BuzzFeed News zwang die Ermittler nun offenbar doch etwas klarzustellen. In dem Bericht hieß es, Präsident Trump habe seinen früheren Anwalt Cohen angewiesen, vor dem US-Kongress zu lügen. In einer vorbereiteten Erklärung eines Sprechers von Mueller heißt es nun, dass entscheidende Teile des Artikels nicht akkurat sind. Es geht um die Beschreibung von Zeugenaussagen und die Darstellung von Dokumenten. Die hatte das Büro des Sonderermittlers in Bezug auf die Aussagen von Trumps Anwalt Cohen vor dem US-Kongress eingeholt. Offiziell bestätigt wurde hingegen, dass es zu einem weiteren Gipfeltreffen von US-Präsidenten Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen wird. Arthur Landwehr. Ende Februar werden Donald Trump und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un zu einem zweiten Gipfeltreffen zusammenkommen. Das meldet das Weiße Haus nach einem Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Jong-chol in Washington in einem Statement. Das genaue Datum und der Ort würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Erwartet wird ein Treffen in Vietnam. Donald Trump hatte sich 90 Minuten mit Kim Jong-chol beraten. Dabei soll ihm ein persönlicher Brief des Diktators überreicht worden sein. Es ging dem Weißen Haus zufolge darum, das persönliche Treffen vorzubereiten. Es werde um atomare Abrüstung Nordkoreas ebenso gehen wie um die zukünftige Beziehung beider Länder. Der Bundestag hat gestern einen Gesetzentwurf gebilligt, der Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Scheitern könnte die Vorlage allerdings noch im Bundesrat, vor allem durch den Widerstand der Grünen. Dazu sagte heute Morgen im Deutschlandfunk Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Wir glauben als Bundestagsfraktion und in der Mehrheit der Grünen, dass das kein Instrument ist, was wirklich haltbar ist an dieser Stelle für die genannten Länder. Also sehen Sie das auch anders? Haben wir gestern geführt. Sehen Sie es anders, als unser Land in Baden-Württemberg oder einzelne Grüne? In der breiten Mehrheit unserer Grünen haben wir hier für Ablehnung votiert. Das tun viele grün regierte Bundesländer. Und auch wir als Bundestagsfraktion haben gestern im Bundestag diesen Gesetzentwurf klar abgelehnt. Soweit Britta Hasselmann in dieser Sendung. Bundesinnenminister Seehofer plant offenbar, Asylbewerber in Abschiebehaft notfalls auch in normalen Haftanstalten unterzubringen. In dieser Sendung meldete der FDP-Politiker Joachim Stamp, Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen, erhebliche Bedenken an. Was jetzt bekannt ist, wird vielleicht teilweise möglich sein, teilweise wird es aber auch europarechtliche Probleme geben. Sie können nicht ohne weiteres Abschiebehäftlinge und Strafgefangene unter einem Dach inhaftieren, das geht nicht. Es gibt aber sehr wohl die Möglichkeit, dass man für besonders gefährliche Personen hier Sonderregelungen schaffen kann. Das muss man prüfen. Fakt ist, dass wir insgesamt sicherlich in Deutschland mehr Abschiebehaftplätze brauchen, aber da eine Differenzierung zwischen denjenigen, die sich bisher einfach nur einer Abschiebung entzogen haben und dann auch wirklichen Gefährdern. Und bei den Gefährdern kann man möglicherweise auch hier neue Wege gehen. Soweit Joachim Stamp. Die CSU wählt heute nach langen und heftigen Debatten und auch Streit Markus Söder zum Nachfolger von Horst Seehofer als Parteichef, Julia Barth. Nach gut 10 Jahren tritt Horst Seehofer als CSU-Parteichef ab und macht Platz für seinen Nachfolger Markus Söder. Der verspricht, die Partei zu erneuern, will sie jünger, weiblicher und offener machen. Auch das Miteinander zwischen CDU und CSU soll sich verbessern. Wohl mit ein Grund dafür, dass neben Horst Seehofer und Markus Söder auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in München sprechen wird. Nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden will sich die CSU auch mit Inhalten beschäftigen. Zum einen wird über die Parteireform diskutiert. Zum anderen stellt der CSU-Europapolitiker und gemeinsame Spitzenkandidat der Union für die Europawahl Manfred Weber seine Pläne für den Europawahlkampf vor. Den gewerkschaftsnahen Wirtschaftswissenschaftler Gustav Horn habe ich heute Morgen gefragt, welche Auswirkungen ein harter Brexit bringt, also ein Brexit ohne vertragliche Einigung zwischen Großbritannien und der EU. Die größte und dramatischste Auswirkung wird eventuell die sein, dass die Finanzmärkte in Panik geraten. Das ist meine größte Sorge, kurzfristig jedenfalls, weil natürlich plötzlich alles unsicher ist, weil es nicht geregelt ist.